Ich hatte ja mit Professor Faltin besprochen, dass ich endlich mal versuchen möchte, die Blue Economy und der Günter Pauli zu demystifizieren. Kein Mythos, bitte. Es ist ja wichtig, dass Sie verstehen, wie wir arbeiten und wie wir immer wieder daran kommen, diese Projekte doch relativ schnell erfolgreich Leuten zu mobilisieren, Gelder zu mobilisieren, Projekte aufzubauen. Und das müssen wir einfach mal transparent erklären. Ein Teil dieser Erklärung haben Sie vielleicht bekommen, wie funktioniert jetzt so ein Windelprojekt. Das ist unsere Hauptaufgabe als CERI-Stiftung. Die Stiftung sind 3000 Forscher. Unsere Hauptaufgabe ist am Ende des Tages, das Geschäftsmodell durchdenken zu können, sodass wir mehrere Vorteile, mehrere Geldeinnahmen, mehrere Benefiten identifizieren können. So, unser Ziel ist, das Geschäftsmodell zu entwickeln. Dann stellen wir das zur Verfügung. Aber dann bewegen die Leute sich immer noch nicht. Ab und zu scheint es mal, dass man 1 Million Euro fragen muss und dann ist man bereit, es zu tun. Wenn es umsonst ist, dann geht es nicht. Aber da bin ich nicht dabei. Ich frage nicht die Millionen Euro. Was wir dann tun, ist das zweite Teil von unserer Initiative. 50% von meiner Zeit, außerhalb der 3 Monate, dass ich nur mit meinen Kindern bin, weil jedes Jahr bin ich 3 Monate nur mit meinen Kindern und tue nichts anderes als meine Kinder. Ja? 3 Monate. Und jedes Jahr muss ein von meinen Kindern mindestens 1 Monat mit mir reisen. Weil die müssen ja all meine Freunde kennenlernen. Und die waren schon in Berlin und dann haben sie gesagt, dieses Mal nicht nach Berlin. Naja, als Papa hat man nichts dagegen zu sagen. In Edinburgh, nächstes Wochenende sind sie dabei und dann fliegen wir gemeinsam nach China. Aber wichtig, 50% Geschäftsmodellentwicklung, die andere 50% Fabeln. 50% meiner Zeit ist Fabeln schreiben, Fabeln entwickeln, Fabeln testen und Fabeln und die Lehre und die Professoren beizubringen, wie man mit Fabeln sehr inspirierte, entrepreneurische Kinder haben kann. Ich glaube, wir haben einen großen Nachteil mit dem Internet. Das ist das größte Babysit-System, das wir je in unserer Geschichte gekannt haben. Das ist Babysitting. Und leider ist das meiste gar nicht verwendet für was Gutes, das eigentlich Internet auch liefern könnte. Und deswegen haben wir die Strategie entwickelt, um diese Fabeln zu schreiben. Hier haben Sie leider, ich habe auf Deutsch nur 3. Ich bin ja sehr froh, wenn jemand das Entrepreneurship mit Erich mit aufnehmen würde. Erich hat sich das zugehört und Erich hat vor 2 Jahren gesagt, ich will die Fabeln auf Deutsch haben. Erich, danke. Naja, der hat ein Enkelkind, nicht? Und wenn man Enkelkinder hat, dann denkt man schon an Fabeln erzählen. Das vergisst man, wenn man so beschäftigt ist mit seinem neuen Unternehmen. Deswegen ist es auch sehr, sehr, sehr zentral in unseren Aktionen. Wir glauben, dass wir nie unsere Transformation der Gesellschaft nach dieser Nachhaltigkeit und diese Innovation und diese neuen Geschäftsmodelle gelingen wird, wenn wir die Kinder nicht inspirieren. Für mich ist das zentral. Deswegen 50% meiner Zeit ganz klar nur für das. Und wie funktioniert das? Das heißt, von diesen fast 200 Projekten, denen wir jetzt durchgeführt haben, ist jedes Projekt schon umgesetzt in eine Fabel. Hier habe ich Fabel, trink es, zieh es an. Worüber geht das? Kaffee in Textilien. Und das ist ja wichtig. Für die Kinder ist es ja selbstverständlich, dass man Kaffee in Textilien steckt. Wieso? Will man nur Deodoranten verwenden? Die Kinder verstehen das nicht, wieso man diese Chemie von Deodoranten auf dem Körper haben will, wenn man Kaffee in seine Kleidung stecken kann. Ich bin es froh, Ihnen sagen zu können, Hugo Boss hat jetzt entschieden, die Innenseite dieser Jacke, dieser, wie heißt das, das Futter, das wird jetzt mit Kaffee gemacht. Naja, Herren, das ist gut für uns, nicht? Weil ab und zu schwitzen wir zu viel. Und das ist ja sehr schön, dass wir jetzt merken, die Großunternehmen machen mit, was ist unser größtes Problem? Wir haben bis heute nur zwei Anlagen dafür. Nur zwei. Wenn Hugo Boss, Adidas und Timberland das will, dann brauchen wir zwei extra Fabriken. Was schön, wir können endlich mal neu industrialisieren, 100% nachhaltig, nur mit Rohstoffen, die schon zur Verfügung stehen. Und deswegen war ich vorgestern war ich bei der Neumann-Kaffeegruppe. Wer kennt die Neumann-Kaffeegruppe? Familie Neumann. Größte Kaffeehändler Europas. Hamburger. Naja, sie sind Berliner. Mit Chibo. Chibo kennen Sie. Ja? Das heißt, ich war bei Michael Neumann zusammen und mit seinem Sohn David und ich will dann auch die Gattinnen kennenlernen. Weil das geht nicht über nur neue Geschäfte, das geht über die Kinder und die Kleinkinder. Und wenn man ein Familiengeschäft hat, das größte Vorteil meiner Meinung nach ist, Deutschland hat noch so viele Familiengeschäfte. Und die Familiengeschäfte, die spüren das schon, das ist ein Geschäft für meine Kinder und meine Kleinkinder. Und deswegen sind wir jetzt dabei, mit Neumann-Gruppe zum Beispiel, haben, und dann sagt vielleicht der CFO, Chief Financial Officer, der sagt, der Pauli spinnt. Und dann sagt er, selbstverständlich, von seinem Zinspunkt her spinne ich. Aber wenn ich dann erkläre, dass ich eigentlich für meine, 2 Millionen, 3 Millionen Windel brauche ich ja Kaffeesatz. Neumann-Gruppe, können Sie mir den Kaffeesatz sorgen für meine Windel? Weil ich brauche ja, wenn das wirklich gut läuft, brauche ich vielleicht 500.000 Tonnen pro Jahr. Und wer liefert mich 500.000 Tonnen pro Jahr? Und wie können wir dieses Gespräch wirklich führen? Weil die Großmutti und die Mutti, die haben die Farben gelesen über... Und die haben das schon für die Kinder gelesen. Und wenn die Kinder und die Mutti das mitbekommen hat, dann ist es wurscht, was der CFO denkt. Und das ist mir viele Male passiert. Ich muss ja reden können, wo es Rede gibt. Und hier ist dieses Märchen über Steinpapier. Das ist ja auch in ein Märchen übersetzt, aber dann zeige ich die Bilder von meinem Sohn, der mit Steinpapier arbeitet. Dass der rezykliert sein eigenes Steinpapier. Und ich brauche nicht diese Farbstoffe zu entfernen. Wissen Sie, was ein Mist das ist, dass man das nicht mehr entfernen muss? Alles kann rezykliert werden. Und das ist, wo dann wieder die Kinder sehen, dass ich ja Steinpapier herstellen kann und ich kann das rezyklieren. Aber ich kann es rezyklieren. Und wie rezykliert er das? Der rezykliert das nur, wenn zu Hause eine Spaghetti-Maschine gibt. So, wir müssen dann nochmal in die Küche gehen. Das heißt, jedes Märchen, jede Fabel hat seine Geschichte, aber die Geschichte müssen dann die Kinder irgendwo einführen, in was tue ich jetzt? Weil sie haben ja auch verstanden, das Wichtige ist, tun wir das? Und wir sollten das die Kinder nicht im Detail erklären, wir sollten die Kinder nur sagen, wenn du Papier hast und eine Spaghetti-Maschine hast, kannst du neu Papier machen. Und das ist ja unglaublich, die meisten Kinder fassen das ja innerhalb von ein paar Tagen, wie das funktioniert. Die Älteren, die sagen, das geht nicht. Und die gehen weiter. Und das ist das Wichtige. Diese Fabeln sind eigentlich entwickelt, um ein Spannungsfeld zu schaffen zwischen Kind und Papa. Oder Tochter und Mutter oder Tochter und Vater, was auch wäre. Wir müssen Spannungsfelder haben, das heißt, was für das Kind selbstverständlich ist, ist für die Älteren Fantasie. Das besteht ja nicht, das ist ja noch nicht möglich. Aber wenn die Kinder dann die Logik entwickelt haben, meine Fabeln sind geschrieben worden wie ein Agatha Christie-Buch. Das heißt, das sind mathematische Modelle, die dahinter stecken. Das ist Mathematik. Ich weiß genau, wie die Mathematik und die Denkentwicklung sich gestaltet. Ich weiß das genau, weil das ist Mathematik. Und ich weiß auch, wenn ich diese Geschichte mit dieser präsentiere, dann weiß ich, dass die Kinder die Verknüpfungen zwischen die beiden schon findet. Und wenn die Kinder die Verknüpfungen sehen, dann werden sie kreative Innovatoren. Die werden innovativ denken, weil die denken nicht nur an Steinpapier, die denken schon an Steinpapier zusammen mit Kaffee, was gibt's das? Und dann sind wir, aber ich habe 365 Farben. Wissen Sie, was passiert mit dem Gehirn? Wenn man 365 Farben hat und 365 Mal diese komischen Ideen, die gar noch nicht auf Google beschrieben worden sind. Naja, wissen Sie, wenn es nicht auf Google steht, dann ist es nicht richtig. Aber wir haben diese Dinge, die nicht in Google stehen. Und dann sagt der Sohn, das Kind sagt ja, aber Papa, der Walfisch, der pumpt ja doch 1000 Liter mit nur 6 Volt Gleichstrom. Und dann sagt Papa, 6 Volt Gleichstrom, 1000 Liter pumpen besteht nicht. Und da sagt das Kind, aber Papa, es gibt ja ein paar Millionen Walfische auf der Erde, die genau das tun. Und dann sagt er, dann ist das Kind ganz klar, dass die Energiewende ist nicht die Energiewende, die Sie in Deutschland besprochen haben. Das ist die Energiewende der Walfisch. Das ist die richtige Energiewende. Und so kriegen wir diese Spannungsfelder, wo Fantasie ist im Kopf des Vaters und die Wirklichkeit ist im Herzen des Kindes. Und so glaube ich, dass wir in die Projekten, wir haben das mit Gaviota, sind alle Kinder haben unsere Fabeln. Man schafft das nicht, alle Kinder Fahrrad zu fahren oder alle Kinder 3 Liter Wasser zu trinken, ohne dass die Kinder inspiriert worden sind von etwas. Aber wie inspiriert es ein Kind zu wissen, ich muss nie zum Arzt? Ich kann meinen Besuch am Arzt sehr beschränken, weil ich werde nicht krank. Ich habe die Chance, viel weniger krank zu werden. Und nach ein paar Jahren merken die Kinder auch in der Schule, es gibt keine Abwesenheit wegen Krankheit. Wissen Sie, das merkt man schon in den Schulen, wie oft die Kinder nicht da sein, weil die sind ja krank. Ich habe ja das große Glück, ein paar Monate pro Jahr in Südafrika leben zu dürfen. Und diese 2 Monate in Südafrika, immer so Jänner und Februar, dann merken wir auch, dass in die Schule bis 70% der Kinder abwesend sind, weil die Durchlauf haben. Und das ist das schlechte Wasser. Und wenn man dann mit diesen Konzepten kommt, dann ist das keine Fantasie für die Kinder, dann ist das, was die Kinder haben wollen für ihr Leben. Und so gestalten wir ein Entrepreneur-Spirit, eine Innovation, aber eine Disruptive. War das ja wirklich disruptive. Und voriges Jahr, Sie erinnern sich vielleicht, habe ich das Projekt präsentiert über Fischen ohne Netze. Hier ist das Märchen, die Fabel ist da. Weil wir haben am 15. September dieses Jahres, haben wir zum ersten Mal gefischt ohne Netze und nur mit Luftblasen. In Peniche in Portugal. Das ist ja sehr schön, dass wir jetzt an die Kinder, die mit uns das mitmachen, die bekommen jetzt das Bericht, diesen Katamaran mit Luftblasen hat die erste Fische schon gefangen. Und dann sagt man, und? Ja, selbstverständlich haben wir die Weibchen mit Eier wieder losgelassen ins Meer. Aber wir essen ja keine Fische, wo die Weibchen Eier haben. Das tun wir nicht, wir töten die nicht. Und das Denken bringt uns jetzt auf etwas sehr Schwieriges. Und ich werde damit meine Ausführung aufhalten und dann können wir mal wieder Dialog machen. So bringen wir Ethik ins Geschäft hinein. Es ist ja nicht einfach, mal zu reden über Ethik. Aber Ethik ist selbstverständlich sehr wichtig, wenn wir sagen an die Kinder, wir haben gescheitert als Eltern. Sie als Kinder werden dafür sorgen, dass es keine Fische mehr im Netz sitzen, weil wir haben kein Netz mehr. Und die Fische, die wir dann endlich fangen mit unseren Luftblasen, da werden alle Weibchen mit Eier werden freigelassen. Die gehen einfach wieder ins Meer und tun, was Muttis tun. Und wir sollten doch nicht als Menschen uns die Freiheit geben, all diese Weibchen mit Eier zu töten, um die aufzuessen. Und wenn sie Schwede sind, dann essen sie Löhrum, dann essen sie dieses schöne Ei separat. Das schmeckt ja laut ein Schwede. Ich weiß nicht, wie das schmecken kann, wenn man die Ethik dahinter mal versteht. Und so glaube ich, dass wir nicht nur Innovation, Spannungsfelder, die Kreativität, das Tun, aber das Tun mit Ethik. Und das ist für mich das Wichtigste. Wir sollten endlich mal eine Gesellschaft zusammen gestalten, wo die Ethik ein ganz normales Teil des Lebens und der Unternehmer ist. Der Unternehmer sollte sich ja vorhaben, Ethik zentral zu machen. So, das mache ich mit diesen Fabeln. Und deswegen hatte ich ja an Günter Faltin gebeten, gib mir bitte etwas Zeit, dass ich ja wirklich sehr transparent zeigen kann, wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt es, dass wir zum Beispiel in China mit diesen jetzt 4 Fabriken in China für Steinpapier, wie kommt das? Ich glaube, Teil des Erfolgs ist, weil in dieser Region alle Kinder und vor allem die Kinder von den Politikern, die haben alle diese Märchen gelesen über Steinpapier. Und nur gedruckt auf Steinpapier, selbstverständlich. Und wenn die Kinder das in der Hand haben, dann sagt auch der Oberbürgermeister von Shenyang oder Nanjing, dann sagen sie, aber wir wollen das auch tun. Und so geht das schneller. Diese neue Hineinbeziehen von Kindern von 3 Jahren, von 4 Jahren alt, das haben wir in der Gesellschaft nicht mehr getan, weil wir haben die Kinder irgendwo bis 26 Jahre aus die Gesellschaft gestoßen. Die sollen ja mal studieren. Ich bin nicht sehr erfolgreich, meine Kinder studieren auch. Obwohl ich denen gesagt habe, sobald sie auf die Uni sind, dann stoppen sie mit Lernen. Die sind nicht einverstanden. Die haben das Recht, nicht einverstanden zu sein. Aber so kann ich ja bitte so mal kurz zusammenfassen, was diese Projekte bedeuten. Wir starten nächstes Jahr in Ungarn. Ich weiß, es gibt viel Kritik auf die ungarische Regierung, aber ich kann nun sagen, die ungarische Akademie der Wissenschaften hat 3,5 Jahre lang an meine Fabeln analysiert. Die sind jetzt genehmigt worden von der Akademie der Wissenschaften, nicht vom Premierminister, aber von der Akademie der Wissenschaften. Und jetzt werden die Fabeln in Ungarn in die Schulen verteilt, 2016. Unglaubliche Initiativ. Warum hat Ungarn entschieden? Weil wir die Mathematik zentral stellen in meine Bücher. Wenn die verstanden haben, was es los ist mit Mathematik und Physik, was so schwierig zu unterrichten ist heutzutage, dann haben sie gesehen, so können wir die Kinder dank seinen Walfisch interessieren in neue Wirbeleffekten. Wirbeleffekten sind so wichtig in den neuen Wirtschaftsentwicklungen. Aber gut, ich habe versprochen, Schluss, kurz mal Einleitung. Haben Sie Fragen? Aufmerkungen? Muss ich mal ein Märchen erzählen? Ja, dann müsste ich ja meine Brille mal, weil auf Deutsch möchten Sie es haben, kann ich mir vorstellen. Ja, nicht auf Englisch. Auf Englisch kann ich es ja so, aber ich werde es mal hier. Das ist eine gute Idee. Ich hatte nicht daran gedacht, wie ist das überhaupt möglich? Trinke es, zieh es an. Ein Hase bereitet sich auf das berühmte Rennen vor. Eine Schildkröte beobachtet den Lauf starr und bemerkt, dass diese sich etwas unter die Achseln sprüht. Nimmst du etwa ein Dopingmittel? Fragt die Schildkröte. Das ist nicht nötig, du laufst schneller als jeder andere von uns. Doping? Natürlich dope ich mich nicht. Ich möchte mich nur sicherstellen, dass ich nach dem Rennen nicht stinke. Wirklich? Benutzt du Chemie, damit du nicht stinkst? Weißt du, es gibt hier ganz viele Kräuter, die genau dasselbe können, ohne dabei deine Poren mit Metall zu verstopfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Schildkröte, aber und wahrscheinlich hast du dich auch noch nie bis zum Schwitzen vorausbewegt. So langsam, wie du rennst. Aber ich möchte sicher sein, dass ich frisch über die Ziellinie laufe. Warum probierst du nicht mal mit Kaffee? Fragt die Schildkröte. Kaffee? Mit Koffein, meinst du? Das wird mich vielleicht schneller laufen lassen, aber sicher nicht besser riechen lassen. Nein, ich spreche nicht von Kaffee trinken. Ich spreche davon, Kaffee in Kleidung zu tragen. Entschuldige. Da muss ich da etwas falsch verstanden haben. Ich weiß, dass man nach dem Kaffeetrinken den Kaffeesatz dazu nutzen kann, darauf gesunde Pilze zu züchten. Also nach dem Trinken ist du ihn quasi, aber stinken tue ich immer noch. Na, das ist absolut richtig. Aber denk mal darüber nach, riecht Kaffee nicht ganz wunderbar? Ach, ich liebe den Geruch von frisch gekochtem Kaffee. Wusstest du das, dass Kaffee schlechte Gerüche wegmacht? Das würde mich nicht wundern, aber es würde mich erstaunen, wenn es ein Deo gäbe, das mit Kaffeesatz hergestellt wird. Na, der Kaffee ist auch nicht in Sprays oder Roll-on-Deo-Stiften, es ist in den Kleidern. Das überzeugt mich nicht. Das funktioniert vielleicht ein- oder zweimal, aber wenn man die Kleider dann wäscht, dann wird doch sowohl Schweiß als auch Kaffeesatz ausgespült. Trinkst du Wasser, während du läufst? Ja, das tue ich. Du weißt doch, man muss darauf achten, dass der Körper nicht austrocknet. Und was machst du mit deiner Flasche? Aber das geht in die Recyclingtonne. Leider scheinen sie, dass die meisten davon allerdings zu verbrennen. Hör zu, glaub es oder nicht. Kaffee kann man wiederverwerten, mit wiederverwertenden Flaschen mischen, um daraus Kleidung und Schuhe herzustellen, die Gerüche wegmachen. Nun, was für eine Erleichterung. Meine Schuhe könnten das wirklich gebrauchen. Ich liebe die Tatsache, dass ich es trinken kann, es essen kann, es am Körper tragen kann, damit rennen und gewinnen kann, ohne jeden Geruch. Und es hat eben erst angefangen. Jetzt sehen Sie nicht, wo ist die Mathematik. Aber Physik haben Sie schon gehört. Wenn Sie das mal überprüfen, dann sind ja mehr als 10 physische Gesetze und Themen in diesem Text verarbeitet. Aber ich rede nicht das Jargon, weil mit Jargon verliert man die Kinder. Aber jetzt ist für die Kinder ganz deutlich, ich will ja nur Textilien haben mit Kaffee rein. Und Papa, der so schwitzt, der braucht das auch. Und dann sind die Kinder ja so immer wieder proaktiv. Der Konsument wird jetzt ein proaktiver Konsument, der sagt, ich will nur noch das haben. Und das Vorteil ist, wir haben das gerade überprüft, in Kolumbien mit den Kaffeebauern. Es gibt ja 1,8 Millionen Kaffeebauern. Das sind ja 6 Millionen Kolumbianer. Was glauben Sie, dass die gerne tragen? Textilien mit Kaffee. Und das ist das Schöne. Jetzt ist die erste Fabrik gebaut worden für diese Textilien in Kolumbien in Zusammenarbeit mit der Kooperative von Kaffeebauern. Und alle Kinder in ganz Kolumbien wissen, dass Kaffee ist nicht nur Kaffee zum Trinken, zum Exportieren. Kaffee ist auch für unsere neue Kleidung. Deswegen müsste ich ja Ihnen mal sagen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, jeden Tag mindestens 5 Minuten mit Kindern zu reden, um eine Geschichte zu erklären. Danke.